nein, nein, das schaffen wir nicht. Verena Müller schüttelt den Kopf. Von 7 Mitarbeitern sind 3 krank. Wie stellen Sie sich das denn vor? Das ist ein großer Kriminalfall, aber unterbrechen Sie mich nicht, ruft Carsten Zaras Chefin. Serienbrandstiftung ist eine sehr gefährliche Sache, mein Lieber. Eine Sache für die Polizei, nicht für uns. Sie klopft mit der Hand auf einen Packen mit Akten. Sehen Sie mal hier. Wir haben jede Menge anderer Fälle zu lösen. Carsten Zara kennt die anderen Fälle. Ehefrauen, die wissen wollen, warum ihr Mann plötzlich auch am Abend arbeiten muss. Arbeitgeber, die nicht glauben, dass ihr Angestellter wirklich so lange krank ist. Geschiedene Väter, die kein Geld mehr für ihre Ex-Frau und die Kinder zahlen. Er denkt an Frau Dürrs müdes, verzweifeltes Gesicht. »Ach, kommen Sie«, bittet er. »Eine Woche können Sie mir doch geben. Wenn ich bis dann nichts gefunden habe, lasse ich es sein. Okay?« Einen Augenblick lang bleibt Verena Müllers Gesicht noch energisch. Dann plötzlich wird es weich. Sie beginnt zu lachen. »Es ist unglaublich, Zara. Jetzt gucken Sie wie ein Hund, der ganz dringend raus muss.« »Na schön, ich gebe Ihnen 3 Tage. Und einen kostenlosen Tipp bekommen Sie auch noch dazu. Die Stadt ist mitten im Wahlkampf. Die Medien nehmen diese Sache mit den Brandstiftungen sehr wichtig. Seien Sie bloß vorsichtig.«